Eine Delegation der Teefeuerker unter Leitung des Außenministers Li Yongho kam am 24. Juli in Vientiane mit einer Maschine an, um an der Ministerkonferenz des ASEAN-Regionalforums in Laos teilzunehmen.